Die Welt ist schlecht. Die Welt ist schlecht, ist schlecht. Und deshalb sing ich dieses Lied. Sein, dass ich manchmal betrübt bin.